Kundgabennummer 4126 vom 16. bis 18. und 19.09.1947. Stille vor dem Sturm. Sichtbares Erscheinen des Herrn. Eine Zeit banger Nöte und Leiden liegt vor euch. Und ihr könnet die Zeit zuvor, in der ihr jetzt lebt, wie eine Stille vor dem Sturm betrachten, wo ihr noch ein Leben führet im Rahmen des Althergebrachten, wo ihr auch noch von einem Wohlstand sprechen könnet, gemessen an der Dürftigkeit und den Entbehrungen, die euch danach erwarten. Und dennoch ist es eine Zeit der Gnade, eine Zeit, wo ich offensichtlich erkennbar bin, wo das Leben immer nur dann erträglich sein wird, wenn ihr euch mir in Gedanken tief verbindet, weil ihr dann niemals allein seid, sondern immer mich als Schutz und Schirm um euch haben könnet. Und ich werde mich euch auch offensichtlich zu erkennen geben. Einzelnen werde ich mich nahen in der Gestalt dessen, der mich in ganzer Fülle in sich barg. Und wo die Liebe zu mir stark ist, dort wird man mich erkennen, auch wenn ich als Mensch unter den Menschen weile. Denn mein Auge sagt es ihnen, wer ich bin. Und ihre Herzen entflammen in heißester Liebe zu mir, die sie niemals einem Mitmenschen darbringen könnten. Und ich komme ihnen mit heißester Liebe entgegen. Ich werde sie aufklären, wo sie unwissend sind, und ihnen Trost zusprechen in Stunden der Not. Und sie werden schwerste Situationen überwinden und nicht verzagen, denn sie spüren meine Hilfe. Und wo ich ihnen sichtbar nahe trete, dort sind sie voller Kraft und tiefen Glaubens. Und so dieser ein Menschenherz erfüllt, gibt es keine drückende Not mehr, denn sie verlassen sich nun stets voll und ganz auf mich. Und ich enttäusche ihren Glauben wahrlich nicht. Doch wer ohne mich dahin wandelt, der wird die Not der Zeit kaum ertragen können. Ich kann ihn nicht in der geistigen Not belassen und muss daher mit irdischer Not ihn empfindlich treffen, bis er nachlässt in seinem Widerstand gegen mich, bis er gläubig wird und von mir Hilfe erwartet. Also seid ihr alle bangen Nöten und Leiden ausgesetzt, durch die ich euch restlos gewinnen möchte. Jedoch auch Kraft und Gnade stehen euch in aller Fülle zur Verfügung, die euch helfen, mich zu gewinnen. Ich will nur eure Liebe, und besitze ich diese, dann komme ich euch entgegen, in der letzten Zeit auch sichtbar, um euren und der Mitmenschen Glauben zu stärken, weil ihr außergewöhnliche Stärkung und Tröstung benötigt. Also brauchet ihr auch nicht die schwere Zeit zu fürchten, die euch bevorsteht, denn mit meiner Hilfe werdet ihr sie überstehen. Eine Gnadenzeit bleibt es dennoch, und die Bürde, die ich euch auferlege, kann leicht für euch sein, so ihr nur die Gnadenzuwendung recht nützet. Mich zu erringen, mich schauen zu dürfen mit leiblichen Augen, ist wahrlich auch das Kreuz wert, das ihr tragen müsstet bis zum Ende. Doch als Kreuzträger biete ich mich auch denen an, die zu mir ihre Zuflucht nehmen und mich um meinen Beistand bitten, und ich verkürze um derer Willen die Tage bis zum Ende. Ich weiß um alle Nöte des Einzelnen, und die mir treu sind, die sind meine rechten Kinder, die wahrlich nicht vergeblich rufen zu mir um Hilfe. Darum erschrecket nicht ob meiner Ankündigung. Geht zielsicher und ruhig dem Kommenden entgegen. Löset euch von der Welt und erwartet mich. Und ich werde kommen, zuerst Einzelnen erscheinend, um dann die meinen emporzuholen in mein Reich, um sie hinwegzuführen von der Stätte des Verderbens, in das Reich des Friedens, allwo sie ein seliges Leben führen werden, wie im Paradies. Amen.